Jesus Christus starb und durch den Tod Erlösung er uns erwarb. Für unsere Sünd starb Christus doch, die Erlösung brachte er am Mord der Wort. Wir preisen ihn, er hat verziehen. Sein Leiden öffnet die Himmelsort. Auf seine Gnade wir hoffen, durch Jesus teures Blut, das Himmelstor ist offen, ja uns so gut. Für unsere Sünden Christus dort, die Erlösung brachte er am Marterort. Wir preisen ihn, er hat verziehen, durch sein Leiden öffnet er die Täglich wir beten, ringen, dienen dem Heiland mehr. Unser Erlöser bringen wir Preis und Herr. Für unsere Sünd starb Christus dort. Die Erlösung brachte er am Mord. Jedem die Tür eröffne, Freund, komm auch du herein. Suche den Herrn, ich träume, geh heute ein. Für unsere Sünd starb Christus doch, die Erlösung brachte er am Mord. Wir brauchen